announcing the release of the best library people ever heard. Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. Radio Auslandsdienst. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Radio Auslandsdienst. Derzeit sind wir in einer Umbauphase, da mein Kollege Felix Hafner im Ausland ist. Deshalb bin ich heute alleine im Studio und Felix und Kai, unser Gast, sind via Skype zugeschaltet. Heute wird Kai Michael Dankel uns alle Fragen zu seiner spannenden Einsatzstelle, The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, beantworten. Er war dort von 2013 bis 2014 und wird uns mehr über diese äußerst bedeutende Einsatzstelle erzählen. Natürlich kommt auch sein Leben in Frankreich und in Straßburg dazu. Das war jetzt unsere erste Musiknummer, SKT Sham. Und jetzt schalte ich gleich den Felix dazu. Ja, hallo, guten Abend aus Bologna, wo ich derzeit eben studiere und deswegen eben die Veränderungen im Ablauf. Und wir möchten uns da schon gleich für irgendwelche technischen Probleme entschuldigen, weil wir momentan sowohl ich als auch der Gast über Skype zugeschaltet sind. Da kann passieren, dass es eben vereinzelt einmal zu Ausfällen kommt und so weiter. Und weil es eben die erste Sendung in dieser Arbeit, in diesem Aufbau ist. Und ja, Markus, willst du noch was sagen oder sollen wir dann loslegen mit der Sendung? Fangen, wir können gleich anfangen. Okay. Ja, also wir freuen uns sehr, dass heute Kai Michael Dankel zu Gast ist, der eben, wie Markus schon erwähnt hat, seine Arbeit in Straßburg als Gedenkdiener absolviert hat. Und vielleicht einmal, kannst du dich mal kurz vorstellen, Kai, freut uns sehr, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einladung und hallo aus Salzburg, es freut mich auch da zu sein. Vielleicht kurz was zu meiner Person, also ich bin der Kai, bin in Graz geboren, aufgewachsen in Salzburg, im schönen Pinzgau und in der Salzburg-Stadt und auch eine Zeit lang in den USA gelebt, habe danach dann in Salzburg angefangen, Geschichte und Politikwissenschaft zu studieren, Geschichte auch abgeschlossen und bin dann 2013 über den Verein Österreichischer Auslandsdienst für ein Jahr nach Straßburg gegangen, um dann einen Gedenkdienst beim Europarat zu leisten. Und ich bin jetzt seit 2014 wieder in Österreich, lebe jetzt wieder in Salzburg, so wie davor, und schließe mein Studium der Politikwissenschaft ab und bin auch als Sprecher der Jungen Grünen aktiv. Danke für die kurze Vorstellung. Wir beginnen gleich mit dem Interview. Bevor wir das mit dem Teil beginnen, haben wir natürlich wie immer einen kleinen Überblick über die Facts von Frankreich. Das heißt, das jeweilige Einsatzland wird kurz vorgestellt, damit eben die Hörer und alle quasi mehr wissen, um was es heute geht. Und zwar in Frankreich ist natürlich ein sehr bekanntes Land, ein Teil großeuropäischer Geschichte und damit wichtig für die europäische Identität. Wenn man Geschichtliches betrachtet, war ja die Französische Revolution einer der zentralen Meilensteine für die demokratische Entwicklung in Europa. Und wir wollen euch jetzt einfach mal kurz das Wichtigste über Frankreich vermitteln, die wichtigsten Facts sozusagen zu Frankreich, vielleicht auch Sachen, die ihr so noch nicht gewusst habt. Frankreich hat 65 Millionen Einwohner und dabei leben in einer der Hauptstadt Paris 2,2 Millionen Einwohner. Und wie bereits kurz erwähnt, eben für Europas Geschichte ist Frankreich extrem bedeutsam, allein schon wegen dem damalig gemeinsam mit dem heutigen Deutschland, dem Frankenreich von Karl den Großen bis hin zur Französischen Revolution und mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Zur Geschichte gibt es dann gleich mehr von Markus. Das Land ist außerdem Gründungsmitglied der EU und heute die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und vielleicht noch interessant nebenbei, 83 Millionen Touristen besuchen Frankreich im Jahr. Ist doch und das macht es eben zum meistbesuchsten Land der Welt. Was ich zum Beispiel nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, dass da andere Länder doch deutlich mehr Besucherzahlen haben. Und landschaftlich ist Frankreich sehr vielseitig, wenn man bedenkt, dass Frankreich ja sich im Norden an die Nordsee grenzt und im Süden an das Mittelmeer, da geben sich allein deswegen schon ziemlich unterschiedliche Klimazonen. Im Norden nahe zu Belgien und über den Ärmelkanal zu UK, da herrscht ein ganz anderes Klima als im Süden, wo es ja doch schon sehr mediterran ist. Der höchste Berg ist auch gleichzeitig der höchste Berg Europas mit dem Mont Blanc mit ca. 4.800 Metern. Und jeder kennt, glaube ich, auch den berühmten Mont Saint-Michel in der Normandie oder die berühmten Felsen von Étretat. Und in weiten Ebenen des Nordens, da liegt die sogenannte Île-de-France mit der Hauptstadt Paris. Und natürlich werden wir uns heute besonders mit einer sehr interessanten Region in Frankreich beschäftigen, mit Elsass-Lothringen, wo ja Kai seinen Auslandsdienst absolviert hat, in Straßburg, einer Stadt, die europäisch, haben wir glaube ich gar nicht mehr, die wohl als die europäischste Stadt gelten kann, neben Brüssel vielleicht. Und wieso das so ist, das werden wir mit Kai dann im Laufe des Interviews erfahren. Jetzt gibt es aber einmal die wichtigsten Infos zur Geschichte von Markus. Ja, danke Felix. Und zwar fangen wir im 17. Jahrhundert an. Und zwar wurde da Frankreich unter der Führung des Sonnenkönigs Ludwig XVI. Zur absolutisch regierten Großmacht. Die Politik des Königs, sein Staatsapparat, seine luxuriöse Hofstaat und die vielen Kriege kosteten Frankreich eine Menge Geld. Als der Sonnenkönig starb, stand Frankreich vor dem Staatsbankrott. Die einschneidenden Reformen bedeuteten das Ende der Monarchie. Und nun zur napoleonischen Ära. Napoleon Bonaparte stieg in den Koalitionskriegen in der Armee zum General auf. 1804 krönte er sich selbst zum Kaiser von Frankreich. Unter seiner Führung wurden große Teile Europas erobert und alteuropäische Staaten und Herrschaftsordnungen umgestürzt. Als Napoleon 1812 in Russland einmarschierte und 1813 vernichtend geschlagen wurde, besiegelt dies seinen Sturz und seine Verbannung auf die Insel Elba. Nun zu Frankreich in den Weltkriegen. Nach 1871 bildeten sich in Europa zwei Machtblöcke: ein Bündnis aus Großbritannien, Frankreich und Russland und ein Bündnis aus Österreich-Ungarn, Deutsches Kaiserreich und Italien. Übersteigerter Nationalismus und internationale Krisen führten Europa zum Ersten Weltkrieg, in dessen Ende Frankreich auf der Seite der Sieger stand. Der Friedensvertrag von Versailles im Jahr 1919 veränderte das europäische Staatengefüge. Während des Zweiten Weltkriegs überrannte der deutsche Angriff im Mai 1940 Frankreich innerhalb von wenigen Wochen. Einen Monat später unterschrieb Frankreich einen Waffenstillstand, was einer Kapitulation glich. Paris und weite Teile des Landes wurden der deutschen Besatzung unterstellt. Außerdem, wie Felix schon gesagt hat, ist Frankreich ein Gründungsmitglied der Europäischen Union und der Vereinten Nationen. Außerdem genießt das Land einen hohen Lebensstandard sowie Bildungsgrad und hat eine der höchsten Lebenserwartungen auf der Erde. Ja, und jetzt fangen wir endlich an mit dem Interview. Ah, okay. Danke, Markus. Ja, also Straßburg hat, wie wir jetzt bereits kurz, sagen wir mal so, als eine sehr wechselvolle Geschichte, sagen wir mal, als der Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich hinter sich. Und wie es sich in so einer Stadt lebt, das wird uns jetzt eben Kai Michael Dankl erzählen. Vielleicht gleich am Anfang, Kai, würdest du deinen Gedenkdienst wieder in Frankreich und da vor allem wieder in Straßburg machen? Auf jeden Fall. Also, ich habe das sehr, also inhaltlich spannend gefunden. Ich habe unglaublich viel gelernt im Gedenkdienst selbst und habe aber auch das Jahr in Straßburg genossen, weil Straßburg eine ziemlich schöne Stadt ist. Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und was genau macht jetzt das aus, dass du genau Frankreich und genau diese Stelle ausgewählt hast? Gab es dafür einen Grund oder war das eine zufällige Wahl? Also es ist so, das Stellenangebot des Vereins Österreichischer Auslandsdienst ist ja ein sehr vielfältiges. Das reicht ja von, also sowohl geografisch Stellen in Nordamerika, Stellen in Südasien, Stellen in Zentraleuropa, Westeuropa, Osteuropa, sozusagen über die gesamte Bandbreite. Und ähnlich ist es inhaltlich, wo es ja auch reicht von der Mitarbeit in Museen bis zur Mitarbeit in NGOs, die im gedenkpolitischen Bereich aktiv sind. Und bei mir war es schon dieser Schwerpunkt des Kongresses der Gemeinden und Regionen im Europarat, der sich ganz stark mit Menschenrechten und auch Demokratie auf lokaler Ebene beschäftigt. Und ich habe das unglaublich spannend gefunden. Und ich habe während meines Geschichtestudiums mich schon sehr für im Bereich der Zeitgeschichte mit der Entwicklung von Menschenrechten und Demokratie vor allem auf lokaler Ebene beschäftigt. Und für mich war das so eine sehr naheliegende Weiterführung. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe mir dann auch schon mit Blick auf den Gedenkdienst im Studium auf manche Punkte konzentriert, die ich sonst vielleicht nicht so in den Blick bekommen hätte. Das ist immer gut, wenn man quasi die allgemeine Vorbereitung im Studium gleich mit der Vorbereitung des Auslandsdienstes natürlich kombinieren kann. Und hast du, genau wie du sagst, Demokratie auf lokaler Ebene, was genau ist das? Oder was genau umfasst, was sind hier die wichtigsten, wie soll man sagen, die wichtigsten Punkte? Was ist eine lokale Ebene jetzt? Vielleicht nur zur Definition. Also lokale Ebene kann zum Beispiel heißen Menschenrechte vor Ort in einer Stadt. Und Städte sind ja ein ganz wesentlicher Punkt, wo Politik gemacht wird. Da geht es ganz stark um Wohnungspolitik, um Verkehrspolitik, um Inklusionspolitik. Und das sind alles Dinge, wo seit Jahren schon Europa massive Probleme aufweist, was die Situation von Roma und Sinti betrifft. Also eine ethnische Gruppierung, die auch seit Jahrhunderten schon ausgegrenzt und diskriminiert wird, die in der Zeit des Nationalsozialismus brutal verfolgt und auch also zu Hunderttausenden ermordet wurde und wo auch nach 1945 die Lage der Roma und Sinti in Westeuropa, in Zentraleuropa, in Osteuropa extrem prekär ist. Und der Europarat ist eine Einrichtung von insgesamt 47 Mitgliedstaaten, also den darf man nicht verwechseln mit der Europäischen Union. Der Europarat, wo ich mir den Gedenkdienst gemacht habe, der auch seinen Sitz in Straßburg hat, ist eine eigene internationale Einrichtung, eine Organisation, wo auch Russland dabei ist, die Türkei dabei ist, die kaukasischen Staaten, Aserbaidschan, Georgien, Armenien dabei sind, also eine sehr große Organisation. Und der Zweck des Europarates ist es, Menschenrechte und Demokratie generell zu fördern. Und im Europarat, wo auch zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dazugehört, von dem man öfter was hört, und im Europarat gibt es eben auch eine eigene Einheit, die sich mit dieser lokalen Ebene, mit Städten, mit Gemeinden, mit sozusagen Bundesländern vor Ort beschäftigt. Und das ist dieser Kongress der Gemeinden und Regionen, wo ich im Besonderen gearbeitet habe. Das ist sehr interessant, weil man gerade in den Medien ist es zumindest mir aufgefallen, dass eben gerade der Europarat gern mit dem Rat der Europäischen Union verwechselt wird, beziehungsweise dann auch, sagen wir mal, auch in der Gesellschaft generell wird das dann oft als eine Institution der EU gesehen. Wie ging es dir da? Musstest du das oft erklären? Also das, was du uns jetzt erklärt hast, musstest du das oft den Leuten erklären oder gab es da keine Probleme? Es ist schon etwas, was viele überrascht, wenn sie zunächst hören, dass der Europarat zwar dieselbe Flagge hat wie die Europäische Union, also auch mit dem gelben Stern auf blauem Hintergrund, dass er auch seinen Sitz in Straßburg hat und auch irgendwie ähnlich klingt, aber doch was Eigenes ist. Das überrascht viele und ich habe das auch häufig erklärt. Also sowohl, mir war es am Anfang auch neu, muss ich dazu sagen, ich habe es beim Politikwissenschaftsstudium gestreift, aber es war jetzt doch etwas, was man sich wieder vergegenwärtigen musste, was auch daran liegt, dass der Europarat in Straßburg buchstäblich neben dem Europäischen Parlament situiert ist und auch die Europäische Kommission hat Gebäude, die direkt anschließen an den Europarat. Also es ist auch räumlich ein bisschen schwierig zu trennen. Ich habe es auch häufig erklärt, weil ich habe bei meiner praktischen Arbeit im Gedenkdienst ganz viel Veranstaltungsorganisation, Öffentlichkeitsarbeit wie Website-Betreuung, Presseaussendungen, Social-Media-Bereich gemacht, habe aber auch zum Beispiel Besuchsgruppen empfangen und den Besuchsgruppen erklärt, was der Kongress ist, was wir im Bereich der Menschenrechte auf lokaler Ebene machen, was wir für Roma und Sinti vor Ort machen. Und das waren oft Besuchsgruppen aus Österreich, also das hat gereicht vom Seniorenbund bis hin zu Schülerinnengruppen, die da waren. Und in dem Rahmen war das auch immer eine der ersten Dinge, nämlich hervorzuheben, Europarat klingt wie alles andere, was irgendwas mit Europa zu tun hat, ist aber doch ein bisschen was Eigenes. Und deiner Meinung nach ist es eine reine, ich habe das jetzt schon kurz angedeutet, aber vielleicht magst du es ja nochmal erklären, ist es deiner Meinung ein reiner Zufall, dass es das genau in Straßburg befindet oder hat das geschichtlich doch eine Bedeutung, dass eben sowohl das Teil des Europäischen Parlaments als auch wie jetzt der Europarat sich eben in Straßburg befindet? Du kannst das kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären. Ja, also der politische Hintergrund ist, dass in Europa jahrhundertelang Krieg geherrscht hat und der auch ganz wesentlich zwischen dem heutigen Deutschland, das früher zersplittert war, so bis ins späte 19. Jahrhundert und Frankreich ausgetragen wurde. Und gerade das Elsass, gerade Straßburg war immer eine sehr umkämpfte Stadt. zwischen Frankreich und Deutschland. Und das war auch immer sozusagen ein symbolischer Ort für diese Konflikte, die auch kriegerisch ausgetragen wurden und die den Kontinent an den Rand des Abgrunds gebracht und sogar ein Stück weit hineingestürzt haben. Und das war ein bewusstes Signal 1947 bei der Gründung des Europarates und dann auch bei der Entscheidung, wo man die Einrichtung der Europäischen Union ansiedelt, die in dieses symbolträchtige Gebiet Elsass-Straßburg reinzubringen. Und wie war jetzt das Leben in dieser Stadt? Spürt man von, sagen wir mal, von dieser alten Rivalität noch etwas? Oder sagen wir mal so, jetzt in den letzten Jahren gab es ja dann doch eine grundlegende Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich und gleichzeitig auch die, sagen wir mal so, jetzt dann die berühmte Mercosur vor einigen Jahren. Oder ist das heute nicht mehr präsent? Ist das heute eine Region? Also jetzt eben, sagen wir mal, das Rheintal und eben Elsß-Lothringen. Oder gibt es da doch noch diverse Unterschiede, vielleicht von der älteren Bevölkerung? Wie hast du das mitgekriegt? Also ich habe eigentlich von Rivalitäten und alten Nationalismen kaum was mitbekommen. Spannend ist vielmehr, dass Elsass nicht die typische französische Region ist, sondern schon stark mitteleuropäisch geprägt ist. Und es gibt auch einen sehr starken deutschen Einfluss auf Elsass, was auch daran liegt, dass Elsass ja infolge diverser Kriege auch lange zum deutschen Reichtum es gehört hat. Und das äußert sich mit, also zum Beispiel in Straßennamen, die sehr deutsch klingen, Wald, Teufel, Straße und andere. Und das reicht bis hin zu so lustigen Details, wie dass Straßburg vermutlich als einzige größere französische Stadt auch einen Christkindlmarkt hat. Und das ist ja doch etwas, was eher für den deutschsprachigen Raum typisch ist und jetzt nicht so mediterran französisch ist. Also es ist sicher im Vergleich zum südlichen, zum westlichen, auch zum zentralen Frankreich, Elsass eine eher untypische Region. Ich habe das hin und wieder auch gemerkt, wenn ich bei der Post war und dort mit älteren Beamten zu tun hatte, die offenbar erkannt haben, dass Französisch nicht meine Muttersprache ist. Ich habe das erst kurz davor zu lernen begonnen und die dann von sich aus auf Deutsch angefangen haben zu sprechen. Es gibt auch noch einen elsässischen Dialekt, der mit dem Deutschen verwandt ist, der aber trotzdem eher schwer zu verstehen ist und den ich auch kaum gehört habe. Und kann die Bevölkerung größtenteils Deutsch auch in Straßburg oder ist das mehr nebenbei? Meiner Erfahrung nach kann man es nicht grundsätzlich voraussetzen. Also es gibt viele junge Menschen, die lernen es in der Schule. Es gibt aber auch viele, die es nicht gelernt haben, die stattdessen Englisch oder eine andere Fremdsprache, ganz be beliebt auch Spanisch oder Italienisch gelernt haben. Aber es ist im Vergleich zum sonstigen Frankreich natürlich sehr weit verbreitet im Elsass. Ich weiß zum Beispiel von einem Freund, der in Baden-Württemberg, also auf der anderen Seite des Rheins quasi wohnt. Und der wohnt, glaube ich, 30 oder 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Und der hat mir erzählt, dass in einem gewissen Radius in Deutschland hinein, von der französischen Grenze entfernt, ist es verpflichtend, dass zumindest in der Mittelschule, glaube ich, dass man einen Französischunterricht hat. Gibt es sowas ob du vielleicht weißt es zufällig, gibt es sowas auch im Elsass oder ist das nur rein freiwillig, ob man Deutsch wählt? Also es ist tatsächlich weit verbreitet, ich weiß aber nicht, wie verpflichtend das ist. Witziges Detail vielleicht, weil wir vorher so bei dieser Frage noch Rivalitäten waren. Es gibt ja diese besondere deutsch-französische Zusammenarbeit so seit den 70er Jahren und die hat sich eben auch darin geäußert, dass Französisch bzw. Deutsch in den Schulen des jeweils anderen Landes gefördert wurden. Und gerade in Baden-Württemberg ist es eine Diskussion, ob Französisch weiterhin diesen Stellenwert behält oder ob man an den baden-württembergischen Schulen den Fokus vermehrt auf das Englische richtet, weil da ganz einfache, auch wirtschaftliche Überlegungen dahinter stehen. Also möchte man eine Sprache fördern, die wie Frankreich halt dann doch auf ein Land beschränkt ist, oder eher eine Sprache wie Englisch fördern, die international üblicher ist und im Gegensatz zum Französischen auch immer mehr verwendet wird. Also Französisch ist zwar nach wie vor die Sprache des Europarates, die Sprache der Europäischen Union und auch die Sprache der internationalen Diplomatie, aber Englisch gewinnt dann doch an Bedeutung. Das habe ich auch bei mir im Europarat gemerkt. Und das ist natürlich was, wo dann Elsass und die französische Seite eher pikiert und ein bisschen irritiert reagiert, wenn an Schulen in Baden-Württemberg das Französisch nicht mehr so verbreitet ist. Danke für deine Antworten. Jetzt machen wir eine kleine Pause und zwar mit Musik und der Markus weiß, welcher Titel jetzt kommt. Hallo. Okay. Thomas. Es freut uns sehr, dass wir jetzt auch den derzeitigen Gedenkdiener in Straßburg noch bei uns kurz begrüßen dürfen, der als Gag sozusagen noch kurz 10 Minuten erzählt, was gerade in Straßburg so los ist. Und ich freue mich, wir freuen uns alle sehr, dass Thomas heute Zeit gefunden hat dafür. Gerne. Und gleich einmal die Frage quasi aus Bologna nach Straßburg. Wie geht's dir so? Was gibt's Neues in Straßburg? Ja, erstens mal danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir da zur internationale Konferenz Bologna, Salzburg, Straßburg und glaube ich auch Graz, wenn ich es richtig verstehe, zusammengebracht haben. Ja, ist echt eine lustige Sache und danke auch, dass ihr als Gag eingeladen worden bin. Freut mich sehr. ja, was tut sich zurzeit? Große Veränderungen, wenn man so will, zumindest aus meiner Sicht, aus der Sicht der Allianz, für die auch der Kai gearbeitet hat. Hallo Kai, in dem Zusammenhang als mein Vorvorgänger. Der Europarat hat sich gerade wieder mal besonders mit dem Thema Roma beschäftigt. Erst zu Beginn vom März ist ein neuer Thematic Action Plan, wie das genannt wird, verabschiedet worden, der sich vor allem auf drei Prioritäten im Bereich Roma-Inklusion konzentriert. Die erste Priorität ist der Kampf gegen Antiziganismus, also sprich spezielle Formen von Rassismus gegen Roma und wie man sie nennt, Zigeuner, also gegen alles, was als Zigeunerisches wahrgenommen wird. Der Schutz von speziell verwundbaren Gruppen, also Vulnerable Groups, Frauen, Kinder und Jugendliche, ist die zweite Priorität. Und die dritte Priorität, und da kommt die Allianz ins Spiel, ist die Entwicklung und die Weiterentwicklung von Lösungen auf lokaler Ebene. Und der Kai hat das ja vorher schon ein bisschen erklärt, ich habe schon ein bisschen zugehört. Der Kongress, dessen Projekt die Allianz ist, beschäftigt sich ja mit Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit auf lokaler und regionaler Ebene. Und die Allianz versucht es für Roma, für Angehörige der Roma und auch Fahrenden auf lokaler und regionaler Ebene zu verwirklichen. Und in diesem Thematic Action Plan, den man online findet, das muss man nur googeln, also thematischer Aktionsplan auf Englisch, da findet sie die Allianz auch darunter als Accompanying Measure. Also wir sind da mit dabei und das wird jetzt ganz besonders spannend, weil der Europarat eben versucht, wieder ein bisschen dem ganzen Schwung zu verleihen. Es tut sich ja leider, muss man sagen, international gesehen oder europäisch gesehen, nicht allzu viel. Es wird zwar viel gemacht, aber es geht wenig weiter, kann man sagen. Es hat zum Beispiel auch 2015 die Dekade für Roma-Inklusion, die Decade for Roma-Inklusion geendet, die von 2005 bis 2015 stattgefunden hat. Und die Ergebnisse sind weniger enthusiastisch machend. Also es schaut nicht wahnsinnig gut aus. Es fehlt einfach an vielen Stellen, an vielen Regierungen und an vielen Ebenen und auch national, also nicht nur die nationale, sondern auch die lokale und die regionale Ebene ist da gemeint, fehlt einfach der Wille im Bereich Roma-Inklusion weiterzumachen. Eine generelle Frage, was generell in der Öffentlichkeit, vor allem in Österreich, mir sehr auffällt, dass man sagt, ja, Roma, das ist ja so ein Problem, unter Anführungszeichen, von den Ländern in Ost-Mitteleuropa, in Osteuropa. Stimmt das oder kann man auch sagen, dass auch andere Staaten in Europa in diese Thematik eingebunden sind? Von der Zahl her ist natürlich Osteuropa der Brennpunkt der Problematik, wenn man so will. Also die Länder der ehemaligen UdSSR und die Länder des ehemaligen Jugoslawiens und die Türkei sind zahlmäßig sozusagen die wichtigsten Länder für uns. Also die Türkei hat geschätzte 1,7 Millionen Roma, Romnia und Fahrende, wobei es in dem Fall eher Roma und Romnia. Also Bulgarien ähnliche Zahlen, wobei es da nicht, das kratzt circa die Million. Rumänien, Ungarn, dort haben wir sozusagen die großen Bevölkerungsanteile. Aber es betrifft überhaupt nicht nur den Osten. Also es kommt darauf an, von welchem Blickpunkt man sich das anschaut. Wenn es zum Beispiel um Negativbeispiele von Politik geht, sind es nicht die Ostländer, nicht zwingend zumindest, sondern auch zum Beispiel Länder wie Frankreich und Italien, die mehr oder weniger institutionalisiert und beabsichtigterweise diskriminierend vorgehen. Also in Frankreich und Italien, ich greife jetzt diese zwei speziell heraus, weil die wir jetzt immer intern sehr debattieren, da ist es mehr oder weniger staatliche Politik, möglichst viel Roma aus ihren Häusern rauszuwerfen und die Häuser abzureißen. Also was im Forced Evictions genannt wird, sprich Leute zu vertreiben, die Häuser abzureißen, das ist leider in Frankreich und Italien ja, sozusagen eine State Policy. Das ist nicht etwas, was einfach so mal passiert, sondern was wirklich vorangetrieben wird auf allen Ebenen. Das, insofern kann man es leider nicht so vereinfachen, dass man sagt, das ist, betrifft nur die Länder des ehemaligen Ostblocks oder Jugoslawiens, sondern das ist wirklich ein europäisches Phänomen. Und dann gibt es natürlich ein paar Länder, wo einfach die Zahl, die Anzahl von Roma so gering ist, dass es da wieder, dass man da wieder nicht sagen kann, ist das jetzt unbedingt, ist das wirklich ein Land, das problematisch ist. Zum Beispiel, wir waren in Litauen im Dezember, da ist die geschätzte Anzahl zwischen 3.000 und 5.000 Leuten. Also es zeichnet sich da sehr diverses, sehr kompliziertes Bild ab. Also von Frankreich habe ich es einmal gehört, aber von Italien wusste ich bisher relativ wenig, weil das in den Medien hier eigentlich kaum, eigentlich auch schon vorher, wo ich in Bergamo gearbeitet habe, es kommt überhaupt kaum vor eigentlich. Also das Thema hat mich jetzt überrascht, dass du auch Italien erwähnt hast, weil das überhaupt kaum vorkommt. Mhm. Ja, das ist leider ein bisschen politisch. Ja, das ist ein bisschen eine ausgesparte Thematik auch in den Medien. Es ist einfach der Antiziganismus, also der Hass auf alles, was zigeunerisch wahrgenommen wird, so salonfähig, dass es oft auch überhaupt nicht berichtet wird. Also darum habe ich, wie ich vorher erwähnt habe, die erste Priorität des neuen Thematic Action Plan ist eben der Kampf gegen Antiziganismus. Es ist gang und gäbe in Italien, wo es sehr, sehr viele Settlements gibt, also sehr viele, man kann es nicht Slum nennen, weil das klingt zu arg und das trifft es auch nicht. Das sind einfach oft Siedlungen. Genau, Siedlungen. Informelle Siedlungen, oft einfach aus zusammengeschusterten Häusern, wenn man so will. Aber eben nicht nur, also das kann man auch nicht so einfach, so kann man nicht so generalisieren, aber das gibt es sehr häufig in Italien und dort, ich glaube jetzt gerade erst vor einem Monat war wieder eine große Vertreibung, eine große Forced Eviction in Mailand. Also das passiert mehr oder weniger leider täglich. Und aber eben dann nicht nur in Italien, in Albanien haben wir zurzeit ein Riesenproblem, da ist den ganzen Sommer über, vor allem in Tirana, sehr viel Schindluder betrieben worden, wenn ich das jetzt mal so aus unserer menschenrechtlichen Sicht sagen soll. Vielleicht binden wir auch gleich Kai wieder in das Gespräch ein. Mhm. Euch beiden, woran liegt eurer Meinung dieser Hass begründet? Gibt es dafür historische Ursachen, Grundlagen oder woran liegt das, eurer Meinung? Das ist eine komplexe Frage. Also ich glaube, es kommen sicher mehrere Stränge zusammen. Ein Strang ist, dass es eben eine jahrhundertelange Tradition des Antiziganismus gibt. Und das wiederum geht halt lange, also ich glaube mindestens so 300, 400, 500 Jahre zurück. Und das ist, glaube ich, also da gibt es auch wieder unterschiedliche Ansätze zu erklären, woher kommt es. Da geht es zum Teil auch um, also es geht in den meisten Fällen um Projektionen. Das heißt, was viele Menschen an Roma und Sinti stört, sind gar nicht so sehr Dinge, die Roma und Sinti real tun oder die sie real auszeichnen, sondern Dinge, die hineinprojiziert werden. Das war zum Beispiel jahrhundertelang und ist zum Teil noch immer so diese Vorstellung, Roma und Sinti, die arbeiten nicht, die sind total faul, die machen sich ein schönes Leben und die genießen das Dasein. Während ich arbeiten muss 40, 50, 60 Stunden die Woche, kaum was verdienen. Und wo dieser Neid, der durch diese imaginierte, also durch diese vorgestellte Art, wie Roma und Sinti leben würden, was natürlich auch nicht der Realität entspricht, aber wo sozusagen total viel reinprojiziert wird an Neid, an Frustration, an nicht erfüllten Sehnsüchten. Und das geht dann einher mit einer Abwertung von Roma und Sinti. Also das ist ein Erklärungsansatz von mehreren, der diesen Antiziganismus begründet. Ich glaube, was man dazu sagen muss, es gibt mehrere Entwicklungen, die dazu führen, dass die Lage für Roma und Sinti in Europa schlecht ist und schlechter wird. Neben dem Antiziganismus ist es zum Teil auch die wirtschaftliche und soziale Lage, gerade in osteuropäischen Staaten im Allgemeinen. Das sind zum Beispiel Länder, wo die Arbeitslosigkeit extrem hoch ist, wo das Sozialsystem kaum vorhanden oder sehr breitmaschig ist, wo viele Menschen nicht davon existieren können. Und in solchen Ländern, wo eben eine starke antiziganistische Tradition auch da ist, und das sind eigentlich fast alle, da sind es dann in einer Krisenzeit die Roma und Sinti, die als Erste betroffen sind. Also die Ersten, die im Betrieb entlassen werden, die Ersten, die dafür verantwortlich gemacht werden, wenn die Mieten unleistbar sind. Das heißt, die erfüllen auch so eine Sündenbockfunktion. Und da kommt eben dann so diese allgemeine Krisensituation mit diesen besonderen Diskriminierungsgeschichten zusammen. Aber Thomas, du kannst sicher noch was ergänzen. Also es gibt da eine große und sehr viel Literatur zu dieser Frage, woher kommt der Antiziganismus? Ich glaube, dass ich da nicht sehr viel hinzufügen muss. Das ist ziemlich genau das, was ich auch gesagt hat. Es ist wirklich, also natürlich das Wesentliche, hast du gesagt, das sind einfach Fremdzuschreibungen. Es ist eine Konstruktion, die von der Mehrheitsgesellschaft erfunden worden ist und über Jahrhunderte gepflegt worden ist. Wenn man sie, wir haben uns in der Konferenz, unserer Auslandsdienstkonferenz, ja erst vor kurzem mit dem Klaus-Michael Bogdal, der da zu Gast war, beschäftigt, sein Buch Europa erfindet die Zigeuner, eine Geschichte von Faszination und Verachtung, das legt es ziemlich, ziemlich gut dar, wie die damals Zigeuner genannten ankommen sind in Europa, so rund um 1400, es gibt verschiedene Schätzungen, aber so rund um 1400 tauchen sie erstmal in den wie nennt man diese Dokumente, in den Chroniken, genau, danke, in den Chroniken der Städte auf, und von da an ist einfach ein Bild von sozusagen ist das Zigeunerbild einfach gepflegt worden, und das war halt von Anfang an darauf ausgerichtet, diese Menschen, die da damals zugewandert sind, auszugrenzen. Und das hat sich über die Jahrhunderte gehalten. Und die sehr kurze Periode des Realsozialismus, der versucht hat, sozusagen inklusive Gesellschaften zu schaffen über Arbeit und über sozusagen nicht unbedingt die sehr liberale Methoden, aber der doch versucht hat, sozusagen alle an der arbeitenden Gesellschaft, der sozialistischen Gesellschaft zuzuführen. Diese kurze Periode des Realsozialismus hat nicht ausgereicht, um diese jahrhundertelange Ausschließung zu revidieren. Also man kann es nur so erklären. Und dann kommt natürlich eben die Armut dazu, die daraus resultiert und die das Ganze jetzt noch viel mehr verstärkt. Also das ist alles furchtbar problematisch und das ist leider, da gibt es keine leichte Lösung dafür und das wird noch sehr, sehr lang dauern, bis da in irgendeiner Form oder in größeren Maßstäben etwas ändert. Es wird jetzt gerade, das ist in der Zielgeraden, das Europäische Roma-Institut für Kultur und Geschichte der Roma gegründet. Das versucht diesem Diskurs, der sich im Wesentlichen erstens als Diskurs über die Roma und nicht als Diskurs mit Roma gestaltet und der im Wesentlichen ein sehr negativer Diskurs ist, weil immer die gleichen Stereotype, die eben sozusagen über alles drüber gestülpt werden, was als Zigeunerisches wahrgenommen wird, dieses neue Institut versucht diesen Diskurs ein bisschen, oder wird versuchen, sobald es dann am Laufen ist, diesen Diskurs zu verändern. Schauen wir mal, ob das zu greifbaren Ergebnissen führt. Ich fürchte, dass da noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns liegt. Können wir vielleicht noch kurz zusammenfassen, was sind jetzt gegen diese Diskriminierung, was sind die konkreten Tätigkeiten bzw. Anstrengungen, die jetzt eben von der Organisation vorangetrieben werden, um diese Diskriminierung zu reduzieren. Also in meiner Zeit, als ich 2013/14 beim Europarat war, lag der Schwerpunkt von dieser Allianz, also dem Zusammenschluss von Städten und Gemeinden, die etwas machen möchten für die Inklusion von Roma, darauf, diese Städte zu vernetzen. Also der Europarat kann nicht von Straßburg aus die Probleme, die ganz Europa mit Rassismus und Antiziganismus hat, lösen. Was der Europa macht, ist mit Regierungen, mit Städten, mit Gemeinden, mit Bundesländern zu arbeiten, um sie zu unterstützen, eine bessere Inklusionspolitik zu betreiben. Da geht es zum Beispiel darum, positive Erfahrungen, welche Projekte funktionieren, welche Projekte funktionieren nicht so gut, aus welchen Fehlern kann man lernen, auszutauschen, damit man nicht überall das Rad neu erfinden muss. Und dieser Austausch ist etwas, was auch viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sehr positiv empfunden haben, weil es ist gerade in kleinen Gemeinden, aber auch in großen Städten so, dass es nicht offensichtlich ist, welche Projekte funktionieren, um zum Beispiel den Zugang von Roma und sind die am Arbeitsmarkt zu verbessern oder um ihnen besseres Wohnumfeld zu ermöglichen. Und da von anderen Städten zu lernen, kann extrem sinnvoll und befruchtend sein und dafür einen Rahmen bereitzustellen, wo eigentlich ein Fokus, also wo ich auch mitgearbeitet habe. Thomas, hast du noch was dazu zu ergänzen? Sehr viel, ja, aber ich werde mich kurz fassen. Im Wesentlichen ist es immer noch wahr, was der Kai gerade erzählt hat. Also das ist nach wie vor die Herangehensweise der Allianz. Wir versuchen eben das, was schon existiert, zu verbreiten und eben als Plattform für Städte und Regionen im Wesentlichen Good Practices, wenn man sie nennt, zu verbreiten, um zumindest auf lokaler und regionaler Ebene ein bisschen was vorwärts zu treiben. Wenn man die Sicht oder wenn man den Bereich des Europarats verlässt und sich eher die Europäische Union zum Beispiel ansieht, die Europäische Union hat 2011 alle Mitgliedstaaten verpflichtet und es sind da Kandidatenländer verpflichtet, nationale Roma-Inklusionsstrategien auszuarbeiten. Die schauen zum Teil sehr gut aus, zum Teil sind die eher weniger ambitioniert, aber das kann man sagen, ist nach wie vor ein großer Fokus und da versucht der Europarat natürlich auch, sich einzumischen und dahinter zu sein, weil schlussendlich müssen das, der Kai hat das angedeutet, von Straßburg aus geht das nicht, schlussendlich müssen es die Mitgliedstaaten des Europarats und natürlich auch der Europäischen Union sein, die ihre Macht zu Hause nutzen und zu Hause auf allen Ebenen Leute umschulen. Also, und das ist eben, es ist ein Riesenprojekt. Es geht darum, Polizistinnen und Polizisten im Umgang mit Minderheiten, das betrifft nicht nur Roma, zu schulen. Man muss die Justiz schulen, einfach, dass die darauf Acht nehmen, wer steht da gerade vor mir, wen werde ich da jetzt aburteilen, was könnten da die eigentlichen Probleme sein. Was wir gerade machen, ist zu versuchen, in den nationalen Schulcurricula die Geschichte des Paraimos, also des Roma Holocausts oder des Roma Genocide, zu verankern, damit das einmal bewusst ist, dass Roma und Sinti ebenso eine Opfergruppe des Nationalsozialismus waren. Also man muss da einfach in jedem Feld, in jedem Lebensfeld oder in jedem gesellschaftlichen Segment Veränderungen vornehmen und überall dranbleiben. Und das wird auch gemacht, aber es ist eben noch sehr, sehr viel zu tun. Das heißt, noch ein weiter Weg, aber und vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben jetzt von euch beiden viel gehört zu den Aufgaben, die der konkrete Gedenkdiener vor Ort hat. Vielleicht könnt ihr noch ganz kurz das so, also in ein paar Sätzen zusammenfassen. Was sind jetzt so die Hauptaufgaben, die ihr an der Stelle habt? Vielleicht mag der Kai anfangen. Also bei mir war es so, Hauptarbeit war die Mitarbeit in dieser Allianz von Städten und Gemeinden für die Inklusion von Roma. Ich habe aber auch, weil Österreich damals den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates hatte, das kommt nur so alle 23, 24 Jahre vor, habe ich auch da ein bisschen mitgearbeitet. Wir haben gemeinsam ein Video produziert über die Geschichte Österreichs im Europarat. Ich habe ein paar Besuchergruppen empfangen und auch einmal in der Woche das Web-TV, das Europarat, das auf Deutsch übersetzt. Das sind Dinge, die sich zum Teil aus der konkreten Situation ergeben, zum Teil auch durch Anlässe wie dem österreichischen Vorsitz im Ministerkomitee. Aber ich glaube, spannend ist eigentlich fast was, weil es einfach aktueller ist, Thomas, was du alles derzeit so machst. Ja, bei mir gibt es keinen österreichischen Vorsitz mehr. Zurzeit ist es Bulgarien, das im Ministerkomitee den Vorsitz hat. Ich bin im Wesentlichen Eventmanager, kann man sagen. Wir haben uns darauf festgelegt, oder die Allianz und auch schon mein Vorgänger, der Nachfolger vom Kai, der Christoph, wir haben uns darauf festgelegt, hauptsächlich über nationale Seminare, das klingt ein bisschen doof auf Deutsch, aber es heißt National Seminars auf Englisch, die Tätigkeiten der Allianz voranzutreiben. Sprich, wir bringen einfach aus den jeweiligen Mitgliedsländern, wo wir viele Teilnehmer haben. Das ist zum Beispiel der Christoph, mein Vorgänger, hat was in Belgien organisiert, in Serbien organisiert. Ich habe was in Litauen organisiert, so ein Seminar. Und zurzeit planen wir gerade ein Seminar in Albanien, weil, wie ich vorher erwähnt habe, Albanien ist ein bisschen ein problematischer EU-Beitrittskandidat und problematisches Europaratsmitglied. Also das sind im Wesentlichen meine Aufgaben. Also so Planung von Veranstaltungen und im Konkreten sind es diese National Seminars, die wir planen. Aber es gibt dann noch ganz viele kleine Zusatzaufgaben, die ich auch noch am Kongress mache. Wir planen jetzt auch gerade einen Report, der, glaube ich, sehr spannend wird, über die Situation von Roma und Travelers in diesem wachsenden Klima von Rassismus und Flüchtlings- und Fremdenfeindlichkeit. Weil sieht man ja, wie sehr rechtsextremistische Straftaten überall zunehmen in Europa wegen der derzeitigen Flüchtlingssituation. Und wir schauen uns an, wie es Roma und Sinti betrifft. Und das wird, glaube ich, sehr spannend. Und diesen Bericht, da bin ich auch involviert, den bereiten wir gerade vor. Das heißt, es ist eine sehr internationale Arbeit. Hattest du, Kai, beziehungsweise hast du gerade, Thomas, da auch sehr viel mit anderen Ländern natürlich zu tun, nehme ich an. Und ist da die Arbeitssprache also Englisch oder eher Französisch noch? Also bei mir war es beides. Wir haben Englisch und Französisch verwendet, aber überwiegend Englisch, was auch ein bisschen meinem Französisch lag. Die ist bei uns genauso. Das ist aber generell im Europarat mittlerweile so. Vielleicht weiß was bei dir noch anders, Kai, aber bei uns ist im Wesentlichen eigentlich das meiste schon auf Englisch und dann gibt es ein paar Sachen, die gibt es zusätzlich nur auf Französisch. Ganz wenige Dinge gibt es nur auf Französisch, aber das ist wirklich die Minderheit. Also ich würde sagen, 85% der Arbeit sind auf Englisch. Und eben bleiben wir gleich bei der Internationalität. Das heißt, ihr kommt da wahrscheinlich jetzt dann immer, oder war es früher, also Kai, früher jetzt bei dir aktuell, Thomas, sehr viel natürlich wahrscheinlich immer mit anderen Ländern in Kontakt. Gefällt euch oder hat dir gefallen, dieser internationale Aspekt bei der Arbeit? Ich habe es sehr spannend gefunden. Also es ist sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Kongress sind sehr international. Wir haben mit Leuten aus unterschiedlichen Ländern zusammengearbeitet. Sogar die Praktikanten und Praktikantinnen kommen aus allen möglichen Ländern. Also es war spannend, aber man muss dazu sagen, es ist natürlich auch anstrengend, weil das ständige Übersetzen in unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Vorstellungen, die da mitschwingen, das ist schon etwas, was einen Mehraufwand verursacht. Das ist natürlich auch eine spannende Erfahrung, aber das heißt zum Beispiel, dass wenn man dann in Ungarn, in Spanien ein Länderseminar organisiert, dass das natürlich viel mehr Aufwand ist, weil man vielleicht vor Ort mit Leuten zu tun hat, die nur Spanisch oder nur Ungarisch sprechen. Wie geht's dir, Thomas, damit? Ja, ich finde es auch unheimlich spannend. Es ist nicht nur super, weil man verschiedene Sprachen ein bisschen trainieren kann. Also ich bin auch hergekommen mit praktisch keinem Französisch. Jetzt geht es mittlerweile. Und weil ich ja einige spanische Kolleginnen habe und auch griechische Kollegen und Kolleginnen, kann ich meine früher erworbenen Sprachenkenntnisse immer wieder so ein bisschen auffrischen. Das ist natürlich sozusagen nicht meine Haupttätigkeit oder nicht der Hauptgrund, warum ich da bin. Aber es ist ein sehr spannendes und internationales Umfeld. Also man streift sehr schnell und ich habe das mit Wohlwollen getan, diese österreichische Ort ab. Also ich weiß zum Beispiel von niemandem da am Council den Titel. Ich weiß nicht, ob das wie oder was der genau studiert hat, ob das ein Doktor, Magister, Professor oder sonst irgendwas ist. Das spielt einfach keine Rolle, das ist egal. Und das finde ich super angenehm. Oder dass man mit alle per Du ist, nämlich auch mit den Höhergestellten. Auf Englisch ist es ja relativ normal, dass man sehr schnell einmal zum Vornamen wechselt. In Französischen ist das nicht normal und am Council ist es aber trotzdem so. Also man ist sehr schnell, vielleicht jetzt nicht gerade mit dem Secretary General, aber prinzipiell ist man auch mit den Vorgesetzten per Vornamen und per Du, was einfach komplett unösterreichisch ist und sehr, sehr angenehm. Gleichzeitig, und Türkei hat es erwähnt, ist es oft schwierig mit den Sprachen, weil eben es sind 47 Mitgliedstaaten und ich weiß jetzt nicht, wie viele Sprachen, aber so circa über 30, mal grob gesprochen. Und wir haben schon Seminare absagen müssen, weil wir niemanden gefunden haben, der uns einfach unterstützt hat, diese Seminare zu organisieren. Weil das ist natürlich ein Nachteil von einer internationalen Organisation. Wenn du sozusagen vor Ort niemanden hast, der dich wirklich dabei unterstützt, dann kannst du es eher bleiben lassen, weil dann wird es sehr schwierig. Weil von Straßburg aus, und das ist eh, was der Kai vorher schon erwähnt hat, von Straßburg aus etwas zu machen, ist schwierig. Das heißt, fassen wir es einmal kurz zusammen, da leider schon die Zeit fast wieder zu Ende ist. Die Hauptaufgaben sind also sehr im Organisieren und im, sagen wir mal, auch im interkulturellen Vermitteln, kann man das auch so zusammenfassen. Generell. Ja, genau, kann man sagen. Also wir haben natürlich immer nur eine Koordinationsrolle. Wir sind so ein bisschen die kleine Truppe, die da über dem Ganzen schwebt, über der nationalen Ebene und versuchen das so ein bisschen, wir versuchen einfach zusammenzubringen. Und ja, das ist natürlich nicht immer leicht, aber es macht Spaß und es ist super spannend. Und ich glaube, Kai, du hast das auch sehr genossen. Ich genieße jedenfalls sehr und ich bin sehr traurig, dass mittlerweile schon fast mein zweites Tertial, also sprich die ersten 8 Monate schon fast vorbei sind. Ja, ich muss leider wegen der Zeit jetzt dann schon ein bisschen auf die Zeit achten. Bedanke mich bei dir, Thomas, dass du heute zu Gast warst, auch bei der Sendung und jetzt quasi den aktuellen Input noch geliefert hast, was sich in den 2 Jahren sozusagen getan hat und was jetzt aktuell gerade am Europarat so los ist. Und ich wünsche dir weiterhin noch den restlichen 3, 4 Monate. Wie lang bist du noch dort? Noch 4 Monate. Ja, die letzten 4 Monate noch sehr spannende und, sagt Danke. man, lehrreiche Monate. Es werden sicher Und noch sehr lehrreiche Monate sein. Dankeschön. danke. Und Kai, bei dir möchte ich mich bedanken, dass du heute zu Gast warst. Eine Frage oder vielleicht ein Fazit noch deines Gedenkdienstes, vielleicht so in deinen kurzen ein, 2 Sätzen. Was war so der Gedenkdienst? Was ist dein Fazit davon? Würdest du es jemandem empfehlen, Gedenkdienst zu leisten, der jetzt vielleicht Ich würde zuhört? einen Gedenkdienst auf jeden Fall empfehlen und auf jeden Fall empfehlen, sich zu informieren und auch mal beim österreichischen Auslandsdienst vorbeizuschauen. Es gibt ja ein breites Spektrum, Sozialdienst, Friedensdienst oder eben Gedenkdienst, wie ich ihn auch geleistet habe. Und ich glaube, da gibt es unglaublich viele spannende Stellen, sehr viele spannende Erfahrungen, die man machen kann. Also ich habe es extrem genossen und habe so unglaublich toll gefunden, die Möglichkeit zu haben, über den Verein das machen zu können. Ich würde es auch jederzeit wieder machen und ja. Kann das wirklich nur als wirklich spannende Möglichkeit ein Jahr, ein knappes Jahr sinnvoll zu nutzen empfehlen. Dann danke, bedanke ich mich, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. Und es hat uns sehr gefreut, wirklich diese sehr spannende und interessante Thematik ein bisschen näher zu betrachten. Wie gesagt, ich habe auch viel Neues gelernt, eben zum Beispiel das von Italien habe ich nicht gewusst, da will ich mich jetzt dann gleich mehr informieren darüber. Und ja, ich wünsche dir dann noch einen schönen Abend. Jetzt noch die kurzen Hinweise, die wir wie immer haben am Ende der Sendung. Und zwar natürlich gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören für alle, die das dann verpasst haben, unter radio.auslandsdienst.at. Die nächste Sendung findet in 4 Wochen statt, am 15. April, wo wir dann Cornelius Schwertler begrüßen dürfen bei uns, der seinen Auslandsdienst in sehr vielen, in 3 verschiedenen Stellen verbracht hat. Das wird auch ziemlich interessant. Und wir wünschen euch jetzt dann einen schönen Abend noch. Bedanke, wie gesagt, nochmal bei den beiden Gästen, muss man sagen, bei Kai und beim Thomas. Und der Markus weiß jetzt noch, was jetzt zum Abschluss noch kommt. Ja, genau. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für das tolle Gespräch. War sehr informativ.